Meiner Rechnung nach war ich von dort etwa 18 Meilen entfernt. Das hieß, dass ich vor dem Morgen nicht hinkommen würde. Also musste ich mich, wenn es hell wurde, auf einen Tag irgendwo verstecken. Denn ich bot einen zu abscheulichen Anblick, um mich bei Tageslicht sehen zu lassen. Ich hatte weder Jacke noch Weste noch Kragen noch Hut. Meine Hosen waren bös zerrissen und Hände und Gesicht waren schwarz vom Pulverrauch. Höchstwahrscheinlich wies ich auch noch andere schöne Züge auf. Ich hatte das Gefühl, meine Augen seien fürchterlich blutunterlaufen. Alles in allem war ich kein Anblick für gottesfürchtige Bürger auf einer Landstraße. Sehr bald nach Tagesanbruch versuchte ich, mich in einem Bergbach zu säubern. Und dann näherte ich mich der Hütte eines Hirten. Denn ich musste unbedingt etwas zu essen haben. Der Hirte war nicht zu Hause, nur seine Frau. Und 5 Meilen in der Runde gab es keinen Nachbarn. Sie war eine hochanständige ältere Frau und Mut hatte sie auch, denn obwohl sie bei meinem Anblick sehr erschrak, griff sie sofort nach einer Axt und hätte sie gegen jeden Angreifer benützt. Ich erklärte ihr, ich sei gestürzt. Einzelheiten verschwieg ich. Und sie sah mir wohl an, dass mir recht elend war. Wie ein echter Samariter stellte sie keine Fragen, sondern gab mir eine Schüssel Milch mit einem Schuss Whisky drin und ließ mich ein Weilchen an ihrem Küchenfeuer sitzen. Sie hätte mir auch ein nasses Tuch auf die Schulter gelegt, aber die tat so weh, dass ich sie nicht anrühren ließ. Ich weiß nicht, wofür sie mich hielt, vielleicht für einen reuigen Einbrecher. Denn als ich ihr die Milch bezahlen wollte und ein Goldstück anbot, weil ich kleinere Münzen nicht hatte, schüttelte sie den Kopf und sagte, was von denen geben, die ein Recht darauf haben. Dagegen protestierte ich so heftig, dass sie wohl an meine Ehrlichkeit glaubte. Denn sie nahm das Geld und gab mir ein neues, warmes Hochlandsplaid dafür und einen alten Hut von ihrem Mann. Sie zeigte mir, wie ich das Plaid um die Schultern legen musste, und als ich die Hütte verließ, sah ich aus wie der ideale Hochlandschotte der Illustrationen zu Burns Gedichten. Auf alle Fälle war ich mehr oder weniger angezogen. Und das war gut, denn das Wetter schlug um und schon vor Mittag fiel dichter Nieselregen. Ich fand eine geschützte Stelle unter einem überhängenden Felsen in der Schleife eines Baches, wo angetriebenes, getrocknetes Farnkraut ein erträgliches Lager abgab. Dort gelang es mir, bis zum Abend zu schlafen. Mit steifen Gliedern und in jämmerlichem Zustand wachte ich auf. Die Schulter peinigte mich wie Zahnweh. Ich aß das Hafermehlbrot und den Käse, den die alte Frau mir mitgegeben hatte, und brach kurz vor Einbruch der Nacht wieder auf. Die schreckliche Nacht in den nassen Heidehügeln will ich nicht in Einzelheiten schildern. Die Sterne, nach denen ich mich hätte richten können, waren unsichtbar. Und ich musste, so gut ich konnte, anhand meiner Erinnerung an die Landkarte den Weg suchen. 2-mal verirrte ich mich und 1 paar Mal stolperte ich recht bös in Torflöcher hinein. In der Luftlinie war mein Ziel nur etwa 10 Meilen entfernt, aber meine Fehler machten fast 20 daraus. Die letzte Strecke schaffte ich mit zusammengebissenen Zähnen und mit sehr leichtem, verworrenem Kopf. Aber ich schaffte sie. Und im frühen Morgengrauen klopfte ich an Mr. Turnbulls Tür. Der Nebel lag dicht und schwer, und von der Hütte aus konnte ich nicht einmal die Landstraße sehen. Mr. Turnbull machte mir selbst auf. Nüchtern. Und mehr als nüchtern. Er sah höchst respektabel aus in einem uralten, aber gut gehaltenen schwarzen Anzug. Erst am Abend zuvor hatte er sich rasiert. Er hatte einen weißen Kragen um und in der linken Hand hielt er eine Bibel im Taschenformat. Zuerst erkannte er mich nicht. »Wer kommt denn am Sabbatmorgen angestrolcht?« fragte er. Ich wusste nicht, welcher Wochentag es war. Also der Sabbat war der Grund für sein befremdend würdiges Aussehen. Mir war so schwindlig, dass ich keine zusammenhängende Antwort hervorbrachte. Aber er erkannte mich und merkte, dass ich krank war. »Haben Sie meine Brille?« Ich zog sie aus der Hosentasche und gab sie ihm. »Sie kommen wohl wegen Ihrer Jacke und Weste«, meinte er. »Kommen Sie nur rein, Mann. Sie können ja kaum stehen. Moment, hier ist ein Stuhl.« Ich spürte, dass bei mir ein Anfall von Malaria kam. Die saß mir gründlich in den Knochen. Und die nasse Nacht hatte sie mobil gemacht. Dazu die verletzte Schulter und die Nachwirkungen der giftigen Gase. Mir war hundeelend. Ehe ich's noch recht merkte, half Mr. Turnbull mir beim Ausziehen und steckte mich in eins der beiden Kistenbetten, die in der Küchenwand eingebaut waren. Er war ein rechter Freund in der Not, der alte Steinklopfer. Seine Frau war vor Jahren gestorben, und seit der Heirat der Tochter lebte er allein. Fast 10 Tage lang pflegte er mich schlecht und recht. Ich wollte nur in Ruhe gelassen werden, solange das Fieber seinen Lauf nahm, und als meine Haut wieder kühl war, stellte ich fest, dass nebenbei auch meine Schulter geheilt war. Aber es war eine böse Attacke gewesen, und obwohl ich nach 5 Tagen aus dem Bett war, dauerte es einige Zeit, bis ich meine Beine wieder gebrauchen konnte. Er ging jeden Morgen fort, ließ mir genug Milch für den Tag da und schloss die Tür hinter sich ab. Und am Abend kam er nach Hause und saß schweigend in der Herdecke. Keine Menschenseele ließ sich sehen. Als es mir besser ging, plagte er mich nicht ein einziges Mal mit Fragen. Ein paar Mal holte er mir die Zeitung, den Scotsman. Die war dann 2 Tage alt. Anscheinend war das Interesse am Portland Place-Mord abgeflaut. Er wurde nicht mehr erwähnt. Überhaupt fand ich kaum Nachrichten in der Zeitung, außer über eine sogenannte allgemeine Versammlung. Ich schloss auf ein klerikales Privatvergnügen. Eines Tages holte er meinen Gürtel aus einer verschlossenen Schublade hervor. »Da ist ein schwerer Haufen Silber drin«, bemerkte er. »Zählen Sie es lieber, ob auch alles da ist.« Nicht ein einziges Mal fragte er nach meinem Namen. Ich wollte wissen, ob irgendjemand mit Fragen zu ihm gekommen sei, nachdem ich damals Steine gekarrt hatte. »Jawohl, ein Mann in einem Auto. Der wollte wissen, wer an dem Tag an meiner Stelle gearbeitet hat, und ich tat, als ob ich ihn für dämlich hielte. Aber er war hartnäckig. Und zum Schluss sagte ich, er meinte wohl meinen Schwager aus Klutsch, der mir manchmal hilft. Sah aus wie ein Fremder, der Kerl. Und die Hälfte von seinem Englisch habe ich nicht verstanden.« In den nächsten Tagen wurde ich ziemlich nervös. Und sobald ich mich kräftig genug fühlte, beschloss ich aufzubrechen. Das war aber erst am 12. Juni. Ein glücklicher Zufall fügte es, dass an dem Morgen ein Viehtreiber vorbeikam, der ein paar Stück Rindvieh nach Moffett trieb, ein Mann namens Hislop, ein Freund von Turnbull. Er kam herein, frühstückte mit uns und erbot sich, mich mitzunehmen. Ich überredete Turnbull, 5 Pfund für meinen Unterhalt anzunehmen. Und das war nicht einfach. Einen stolzeren Menschen konnte es nicht geben. Als ich ihn drängte, wurde er geradezu beleidigend und knallrot und verlegen. Und schließlich nahm er das Geld ohne Dank. Ich versuchte ihm klarzumachen, wie viel ich ihm verdankte, aber er brummte etwas von »Eine Hand wäscht die andere«. Als wir Abschied nahmen, hätte man meinen können, wir schieden in Unfrieden. Hislop war ein fröhliches Gemüt. Den ganzen Weg über den Pass und ins Tal des Annan hinunter schwatzte er unaufhörlich. Ich sprach von den Märkten in Galloway und von den Schafpreisen. Und er schloss daraus, dass ich ein Pack-Schafhirt aus jener Gegend war, was immer das sein mag. Mit dem Plaid und dem alten Hut sah ich, wie schon gesagt, wie ein Theaterschotte aus. Aber Viehtreiben ist langweilig und braucht viel Zeit. Und für 1 Dutzend Meilen brauchten wir fast den ganzen Tag. Wäre ich nicht innerlich so unruhig gewesen, so hätte mir die Sache wohl Spaß gemacht. Es war strahlend blaues Wetter. Die Landschaft wechselte angenehm zwischen braunen Bergen und weiten grünen Wiesen, und die ganze Zeit sangen die Lerchen, riefen die Brachvögel und rauschten die Bäche. Aber ich hatte keinen Sinn für den schönen Sommer und wenig für Hislops Geschwätz, denn je näher der verhängnisvolle 15. Juni kam, desto mehr bedrückten mich die hoffnungslosen Schwierigkeiten meines Unterfangens. In Moffett verzehrte ich in einer bescheidenen Wirtschaft eine Mahlzeit und marschierte dann die 2 Meilen bis zur Haltestelle der Haupteisenbahnlinie. Der Nachtschnellzug nach Süden war erst um Mitternacht fällig, und um die Zeit hinzubringen, ging ich den Hang hinauf und schlief dort ein, denn ich war müde vom Gehen. Fast hätte ich verschlafen. Ich musste zur Haltestelle rennen und erwischte den Zug knapp 2 Minuten vor der Abfahrt. Die harten Bänke des 3. Klasse-Abteils und der abgestandene Tabakrauch belebten mich wunderbar. Wenigstens hatte ich jetzt das Gefühl, dass ich mit meiner Sache vorwärts kam. Am frühen Morgen stieg ich in Crewe aus und musste bis 6 Uhr auf den Zug nach Birmingham warten. Ich fuhr bis Reading und stieg dort in eine Lokalbahn um, die tief nach Berkshire hineinfuhr. Bald war ich im Land der üppigen, feuchten Wiesen und der trägen Flüsschen mit riedbestandenen Ufern. Gegen 8 Uhr abends stieg ein müder, ungewaschener Reisender, eine Kreuzung zwischen Landarbeiter und Tierarzt, mit einem schwarz und weiß karierten Plaid überm Arm, südlich der schottischen Grenze wagte ich nicht, es um die Schultern zu tragen, am kleinen Bahnhof von Artenswell aus. Auf dem Bahnsteig waren ein paar Leute, und ich hielt es für besser, erst nach dem Weg zu fragen, wenn ich den Ort hinter mir hatte. Die Straße führte durch einen herrlichen Buchenwald und dann in ein flaches Tal hinein. Über den fernen Wipfeln sah ich die grünen Hänge der Downs. Nach der Bergluft in Schottland roch die Luft hier schal und schwer, aber unendlich süß, denn die Kastanien und Fliederbüsche waren Blütengewölbe. Bald kam ich zu einer Brücke, unter der ein klarer Fluss langsam zwischen schneeigen Beeten von Wasserhahnenfuß hinfloss. Etwas oberhalb war eine Mühle, und das Wasser am Wehr rauschte wunderbar kühl in der duftenden Dämmerung. Irgendwie beruhigte mich das alles und gab mir Zuversicht. Unwillkürlich begann ich zu pfeifen, während ich in die grüne Flut hinunterblickte, und die Melodie, die mir auf die Lippen kam, war Annie Laurie. Ein Angler kam vom Ufer herauf, und im Näherkommen begann auch er zu pfeifen. Die Melodien schienen ansteckend zu sein, denn er pfiff dasselbe wie ich. Es war ein Riese von einem Mann, mit verbeulten alten Sporthosen, einem breitkrempigen Hut und einem Leinensack über der Schulter. Er nickte mir zu, und ein gescheiteres und sympathischeres Gesicht hatte ich noch nie gesehen. Er lehnte seine elegante, 10 Fuß lange, gesplieste Angelrute ans Brückengeländer und schaute mit mir ins Wasser hinein. »Klares Wasser nicht«, sagte er freundlich. »Unseren Kenne ziehe ich jederzeit sogar dem Testtor. Sehen Sie da den großen Burschen? 4 Pfund mindestens. Aber es ist schon zu spät. Jetzt steigen Sie nicht mehr.« »Ich sehe nicht«, sagte ich. »Sehen Sie doch dort, 1 Meter von den Binsen. Jetzt habe ich ihn. Sieht genau aus wie ein schwarzer Stein.« »So, so«, meinte er und pfiff noch einen Takt Annie Laurie. »Sie heißen Twiston, nicht?« sagte er über die Schulter, die Augen aufs Wasser gerichtet. »Nein«, sagte ich. »Das heißt, ja«, ich hatte völlig vergessen, dass ich dieses Pseudonym besaß. »Ein guter Verschwörer sollte seinen eigenen Namen wissen«, bemerkte er und grinste ein Wasserhuhn an, das unterm Schatten der Brücke hervorglitt. Ich richtete mich auf und blickte ihn an. Das kantige, gespaltene Kinn, die breite, gefurchte Stirn, die entschlossenen Linien um den Mund, und ich dachte, endlich ein wirklicher Verbündeter. Seine humorvollen blauen Augen blickten tief in die meinen. Plötzlich zog er die Brauen zusammen. »Eine Schande ist das«, sagte er laut. »Eine Schande, dass ein gesunder Mensch wie Sie zu betteln wagt. Sie können in meiner Küche eine Mahlzeit bekommen, aber Geld kriegen Sie von mir keins.« Ein Dockcart fuhr vorbei. Der Fahrer war ein junger Mann, der die Peitsche hob, um den Angler zu grüßen. Als er vorbei war, nahm dieser die Rute auf. »Dort ist mein Haus«, sagte er und deutete auf ein weißes Gartentor in 100 Metern Entfernung. »Warten Sie 5 Minuten, und dann kommen Sie an die Hintertür.« Und damit ließ er mich stehen. Ich folgte der Weisung. Es war ein hübsches Landhaus. Der Rasen dehnte sich bis zum Fluss hinunter, und ein Dickicht aus Schneeball und Fliedergesträuch säumte den Weg. Die Hintertür stand offen, und ein gravitätischer Butler erwartete mich. »Bitte folgen Sie mir, Sir«, sagte er. Er führte mich einen Flur entlang und eine Hintertreppe hinauf in ein freundliches Schlafzimmer, dessen Fenster auf den Fluss hinausgingen. Da lag eine vollständige Ausstattung für mich bereit. Frack mit allem drum und dran, ein leichter brauner Anzug, Hemden, Kragen, Schlipse, Rasierzeug und Haarbürsten, sogar ein paar Lackschuhe. »Sir Walter meint, Mr. Reggies Sachen täten Ihnen wohl passen, Sir«, sagte der Butler. »Er hat immer Sachen hier, wo er doch jedes Wochenende herkommt. Nebenan ist das Badezimmer und ich habe ein heißes Bad einlaufen lassen. Dinner in 1/2 Stunde, Sir. Sie hören dann schon den Gong.« Die gravitätische Erscheinung zog sich zurück und ich ließ mich in einen mit Chins überzogenen Sessel fallen und sperrte den Mund auf. Es war wie in einem Theaterstück, aus dem Bettlerdasein so plötzlich in diesen wohlgeordneten Luxus zu kommen. Offenbar hatte Sir Walter Vertrauen zu mir gefasst, obwohl ich keine Ahnung hatte, warum. Ich betrachtete mich im Spiegel und sah einen wilden, abgezehrten, braunen Mann mit einem 2 Wochen alten, ungepflegten Bart, mit Staub in Augen und Ohren, ohne Kragen, in einem ordinären Hemd und zerdrücktem altem Tweedanzug und Stiefeln, die wohl einen Monat lang nicht geputzt worden waren. Ich sah aus wie ein Landstreicher, allenfalls wie ein Viehtreiber, und ein piekfeiner Butler hatte mich in diesen Tempel schönsten Komforts geführt. Und das Tollste war, dass sie nicht einmal meinen Namen wussten. Ich beschloss mir nicht, den Kopf zu zerbrechen, sondern die Gaben anzunehmen, die die Götter mir beschert hatten. Ich rasierte mich und badete mit Hochgenuss und zog das saubere, gestärkte Hemd und den Frack an, der mir nicht schlecht passte. Als ich fertig war, zeigte mir der Spiegel einen ganz ansehnlichen jungen Mann. Sir Walter erwartete mich in einem dämmerigen Speisezimmer bei einem kleinen runden Tisch, auf dem Kerzen in silbernen Leuchtern brannten. Sein Anblick, so achtunggebietend, sicher und unerschütterlich, erschreckte mich. Ich kam mir wie ein Eindringling vor. Er konnte nicht die Wahrheit über mich wissen, sonst würde er mich nicht so empfangen. Unter Vortäuschung falscher Umstände durfte ich seine Gastfreundschaft einfach nicht annehmen. Ich bin Ihnen mehr verpflichtet, als ich sagen kann, aber ich muss gewisse Dinge klarstellen, sagte ich. Ich bin unschuldig, aber ich werde von der Polizei gesucht. Ich muss Ihnen das sagen, und ich würde mich nicht wundern, wenn Sie mich hinauswerfen. Er lächelte. Lassen Sie nur. Verderben Sie sich damit nicht den Appetit. Über diese Dinge können wir nach dem Essen reden. Nie hat mir eine Mahlzeit besser geschmeckt, denn ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen als belegte Brote aus dem Wartesaal. Sir Walter tat mir große Ehre an. Wir tranken einen vorzüglichen Champagner und nach dem Essen einen ungewöhnlich guten Port. Ich wurde fast hysterisch darüber. Hier zu sitzen, von einem Diener und einem eleganten Butler bedient und mich dabei zu erinnern, dass ich 3 Wochen wie ein Straßenräuber gelebt hatte und mich gegen jedermann hatte wehren müssen. Ich erzählte Sir Walter vom Tigerfisch im Sambesi, der einem die Finger abbeißt, wenn man ihm Gelegenheit dazu gibt, und wir redeten über die Jagd in allen Erdteilen, denn er war selber zu seiner Zeit ein passionierter Jäger gewesen. Den Kaffee nahmen wir in seinem Arbeitszimmer, einem gemütlichen Raum voller Bücher und Jagdtrophäen und Unordnung und Behaglichkeit. Ich nahm mir vor, falls ich je aus dieser Sache mit heiler Haut davonkommen und ein eigenes Haus haben sollte, mir ein Zimmer genau wie dieses einzurichten. Und als die Kaffeetassen abgeräumt waren und unsere Zigarren brannten, schwang mein Gastgeber seine langen Beine über die Seitenlehne seines Sessels und bat mich, mit Erzählen anzufangen. »Ich habe Harrys Anweisungen befolgt«, sagte er. »Er hat mich mit dem Versprechen bestochen, Sie hätten mir etwas Erstaunliches mitzuteilen. Ich bin bereit, Mr. Henney.« Ich erschrak. Er hatte mich mit meinem richtigen Namen angeredet. Ich fing ganz von Anfang an. Ich erzählte von meiner Langeweile in London und von dem Abend, an dem ich nach Hause gekommen war und Scudder mit seinem Kauderwelsch auf meiner Schwelle vorgefunden hatte. Ich erzählte alles, was Scudder mir über Carolides und die Konferenz des Auswärtigen Amtes gesagt hatte, und er verzog den Mund zu einem Grinsen. Dann kam ich zu dem Mord. Da wurde er wieder ernst. Er hörte sich die ganze Geschichte von dem Milchmann und meinem Aufenthalt in Galloway an und wie ich Scudders Notizen in jener Herberge entziffert hatte. »Haben Sie sie bei sich?« fragte er scharf und atmete tief auf, als ich das kleine Buch aus der Tasche zog. Ich sagte nichts über den Inhalt. Als nächstes beschrieb ich, wie ich Sir Harry kennengelernt hatte und die Reden im Freimaurersaal. Darüber lachte er schallend. »Harry hat nichts als Unsinn geredet, nicht wahr? Das will ich meinen. Er ist ein grundanständiger Junge, aber dieser Idiot von Onkel hat ihm dummes Zeug in den Kopf gesetzt. Fahren Sie fort, Mr. Henney.« Mein Tag als Steinklopfer ließ ihn etwas aufhorchen. Er ließ sich die beiden Burschen im Auto sehr genau beschreiben und schien in seiner Erinnerung zu suchen. Als er hörte, was Jopley dem Esel widerfahren war, wurde er wieder vergnügt. Aber mein Bericht von dem alten Mann in jenem Bauernhaus im Moor stimmte ihn sehr nachdenklich. Ausführlich musste ich in jeder Einzelheit sein Aussehen beschreiben. »Sanft und milde«, ein Kahlkopf, lässt die Augenlider herunterklappen wie ein Habicht. Weiß Gott, ein unheimlicher Vogel. Und sie haben seine Einsiedelei in die Luft gesprengt, nachdem er sie vor der Polizei gerettet hatte. Das ist ein kapitaler Witz. Nun war ich am Ende meiner Irrwege. Er stand langsam auf und blickte vom Kamin her auf mich hinunter. »Die Polizei braucht Ihnen keine Sorgen mehr zu machen«, bemerkte er. »Vom Gesetz dieses Landes droht Ihnen keine Gefahr.« »Heiliger Bimbam«, rief ich, »haben Sie den Mörder?« »Nein, aber seit 14 Tagen sind Sie von der Liste der Verdächtigen gestrichen.« »Warum?« fragte ich aufs Höchste erstaunt. »Hauptsächlich, weil ich einen Brief von Scudder bekommen habe.« Ich wusste ziemlich genau über den Mann Bescheid. Er hat ein paar Aufträge für mich ausgeführt. Er war halb Sonderling, halb Genie. Aber er war durch und durch zuverlässig. Schwierig war er wegen seiner Vorliebe für den Alleingang. Das machte ihn für jeden Geheimdienst fast unbrauchbar. Schade, denn er hatte ungewöhnliche Gaben. Ich glaube, er war der tapferste Mensch von der Welt. Er schlotterte immer vor Angst und doch konnte ihn nichts von seiner Aufgabe abbringen. Am 31. Mai bekam ich einen Brief von ihm. Aber da war er doch schon eine Woche tot. Der Brief war am 23. Mai geschrieben und abgesandt worden. Anscheinend hat er mit einem so baldigen Tod nicht gerechnet. Seine Mitteilungen brauchten gewöhnlich eine Woche, um mich zu erreichen, denn sie wurden unter einer Deckadresse nach Spanien und von dort nach Newcastle geschickt. Wissen Sie, er hatte eine wahre Manie dafür, seine Spuren zu verwischen. »Und was hat er geschrieben?« stammelte ich. »Nichts. Nur, dass er in Gefahr sei, aber bei einem guten Freunde Unterkunft gefunden habe.« und dass ich vor dem 15. Juni von ihm hören werde. Er schrieb mir keine Adresse, erwähnte aber, er wohne in der Nähe vom Portland Place. Ich glaube, seine Absicht war, sie zu entlasten, im Falle etwas passierte. Als ich den Brief bekam, ging ich zu Scotland Yard, sah mir den Bericht der Mordkommission genau an und schloss daraus, dass Sie der Freund sein müssten. Wir haben uns über Sie erkundigt, Mr. Haney, und haben festgestellt, dass sie einwandfrei sind. Ich glaubte, die Gründe für ihr Verschwinden zu kennen. Nicht nur die Polizei, sondern auch das andere. Und als ich Harrys Gekritzel bekam, dachte ich mir den Rest. Ich habe sie schon die ganze Woche erwartet. Man kann sich wohl vorstellen, dass mir ein Stein vom Herzen fiel. Ich fühlte mich wieder als freier Mann, denn jetzt hatte ich nur noch mit den Feinden und nicht mehr mit dem Strafrecht meines Landes zu tun. »Jetzt wollen wir uns das Notizbuch ansehen«, sagte Sir Walter. Wir brauchten eine gute Stunde dazu. Ich erklärte den Code, und er begriff ihn sehr schnell. Er verbesserte meine Übersetzung an einigen Stellen, aber im Ganzen hatte ich richtig gelesen. Längst ehe wir fertig waren, wurde seine Miene sehr ernst, und dann saß er eine Weile schweigend da. »Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll«, sagte er endlich. »In einem Punkt hat er recht. Mit dem, was übermorgen geschehen soll. Wie zum Teufel kann das herausgekommen sein? Das allein ist schon scheußlich. Aber alles, das über den Krieg und über den schwarzen Stein, es liest sich wie ein fantastisches Melodrama. Hätte ich nur mehr Zutrauen zu Scudders Urteilsfähigkeit gehabt«, aber er war eben zu romantisch. Er war eine Künstlernatur und wollte eine Geschichte immer noch spitzfindiger und vollkommener haben, als sie an sich schon war. Er hatte auch viele sonderbare Vorurteile. Juden zum Beispiel, da sah er rot. Juden und die Hochfinanz. Der schwarze Stein. Er wiederholte es auf Deutsch. Es klingt wie ein Hintertreppenroman. Und all das Zeug über Karolides, das ist der schwächste Punkt, denn ich weiß zufällig genau, dass Karolides uns beide überleben wird. Kein europäischer Staat will ihm etwas anhaben. Außerdem hat er sich erst letzthin in Berlin und Wien eingeschmeichelt und damit meinem Chef etwas Sorgen gemacht. Nein, da war Scudder entschieden auf der falschen Fährte. Ehrlich gesagt, Henny, diesen Teil der Geschichte glaube ich ihm nicht. Irgendetwas Finsteres ist im Gange und er hat zu viel davon in Erfahrung gebracht. Das hat ihn das Leben gekostet. aber ich möchte es auf meinen Eid nehmen, dass nur ganz gewöhnliche Spionage dahinter steckt. Eine gewisse europäische Großmacht spioniert sozusagen aus Passion. Und ihre Methoden sind nicht sehr gewählt. Da sie im Akkord bezahlt, schrecken die Schufte, die für sie arbeiten, vor einem Mord oder zweien nicht zurück. Sie wollen unsere Flottenpläne für ihre Sammlung im Marineministerium haben. Aber dort werden sie in eine Schublade gelegt. Das ist alles.